Deutschlandfunk, Hintergrund, Politik. Heute Dorniges Rosenholz, Marianne Birtle und die Stasi-Westdatei, eine Sendung von Jens Rosbach. Das Thema Rosenholz hat, seit es bekannt ist, schon immer auch viel Fantasien freigesetzt. Es klingt ja auch ein bisschen nach James Bond. Gestern Vormittag in der Stasi-Unterlagenbehörde. Eine Woche lang hat Marianne Birtle in der Debatte um das sogenannte Rosenholzmaterial geschwiegen, denn sie war krank. Nun, bei ihrem ersten Interview nach ihrer Abwesenheit, gibt sie sich kämpferisch. Die Kritik, die sich an ihrem Umgang mit der Datei der Stasi-Westspionage entzündet hat, halte sie für unangebracht. Die Bundesbeauftragte für die MFS-Unterlagen erklärt, der Stoff gebe überhaupt keine Nachrichten her. Nichts von dem, was in den letzten 3 Wochen diskutiert wurde, ist wirklich neu. Nichts Neues waren die Schlagzeilen der vergangenen Tage über die Schlüsseldatei der Stasi im Westen mit ihren tausenden Agenten und Zuträgernamen. Nur heiße Luft? Die Stasi-Beauftragte im Kreuzfeuer. Wissenschaftler, Bundesbeauftragte unterdrückte brisanten Bericht. Streng vertraulich. Kritiker fordern von der Birtler-Behörde die sofortige Offenlegung der Rosenholz-Dateien. Der Mann, der die erste Schlagzeile produziert hat, heißt Thoralf Staudt. Der 34-jährige Berliner Journalist schreibt im vergangenen Jahr ein Buch über die NPD und will deshalb in der Birtler-Behörde Stasi-Akten über diese Partei einsehen. Ich hatte dann Akten beantragt über IM in der NPD oder anderen rechtsextremistischen Gruppen und merkte, dass ich viel weniger kriegte, als in Büchern offen schon geschildert war, und wurde stutzig, warum kriege ich so wenig? Was ist da los? Woran liegt es? Das war einer der Gründe, dass ich genauer nachgefragt habe. Staudt stößt auf Journalisten und Wissenschaftler, die ebenfalls klagen, die Birtler-Behörde gebe kaum Akten über die Stasi im Westen heraus. Der Autor recherchiert nun Folgendes. Eine behördeninterne Forschungsgruppe hat das Herzstück der Westaufklärung, die Rosenholz-Datei, akribisch untersucht. Doch die Gruppe wurde mittlerweile aufgelöst. Ihr Abschlussbericht vom April 2005 ist bis heute unter Verschluss. Das findet Staudt merkwürdig. Anfang Mai dieses Jahres interviewt der Journalist schließlich Helmut Müller-Enbergs, den einstigen Chef dieser Forschungsgruppe Rosenholz. Und da sagte er in der Tat diesen Satz, den ich im Text zitiert habe: Wir haben anhand einer Legislaturperiode des Bundestages untersucht, ob es so etwas gab wie eine MFS-Fraktion. Das war ja eine Behauptung, die Markus Wolf nach der Wende selbst gemacht hat. Und Müller-Enberg sagte nichts zum Ergebnis dieser Untersuchung. Es war klar, dass er das nicht durfte und von der Behördenleitung das nicht gut gefunden wurde. Aber er schob einen Satz hinterher. Nach dem Ergebnis haben wir die Frage neu formuliert, nämlich ob das MFS irgendwann einmal nicht in Fraktionsstärke im Bundestag saß. Hatte Markus Wolf, der Ex-Spionagechef der DDR, also doch recht? War der Bundestag jahrzehntelang Stasi durchsetzt? Heute erklärt Rosenholz-Forscher Müller-Enbergs, er sei missverständlich zitiert worden. Aber noch bevor Autor Staudt die brisante Passage veröffentlicht, macht Müller-Enbergs eine inhaltlich ähnliche Aussage, und zwar Mitte Mai vor dem Beirat der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Auf jener Sitzung geschieht noch etwas Entscheidendes. Behördenchefin Birtler informiert das vom Bundestag gewählte Gremium, die Rosenholz-Forscher hätten eine andere, wichtigere Aufgabe bekommen. Professor Manfred Wilke, Beiratsmitglied und Chef des Forschungsverbundes SED-Staat, greift Birtler daraufhin an. An dem Punkt setzte meine Kritik ein, indem ich gefragt habe, ob sie denn wirklich wolle, dass man den Deutschen Bundestag unter dem Verdacht lasse, dass in allen Legislaturperioden die Stasi, wie es der Historiker Embergs formuliert hat vor dem Beirat, eventuell in Fraktionsstärke vertreten war. Und ich habe gesagt, das wäre eine Frage der Selbstachtung des Parlaments, dass das aufgeklärt wird. Wilke, zugleich stellvertretender Landesvorsitzender der Berliner CDU, droht in der vertraulichen Sitzung, er werde die Unionsfraktion im Bundestag darüber informieren, dass die Rosenholz-Forschung eingestellt worden sei. Diese Aufklärung abzubrechen, hielt ich nicht im Geist des Stasi-Unterlagengesetzes. Beiratsmitglied Wilke verlangt eine genaue Untersuchung, denn die Forschungsgruppe Rosenholz war auf 43 Bundestagsabgeordnete gestoßen, die von der Stasi Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre als IMA, als inoffizielle Mitarbeiter mit Arbeitsakte geführt worden waren. 30 von der SPD, 10 von der Union und 3 von der FDP. Von diesen 43 Abgeordneten aus der 6. Wahlperiode waren bereits zuvor 5 als Stasi-Zuträger bekannt. Das Pikante an dieser Wahlperiode ist ja, dass damals es zu einem Misstrauensvotum gegen den amtierenden Bundeskanzler Willy Brandt kam und wir jetzt schon wissen, dass das MFS zwei Abgeordnete der Union gekauft hat, um dieses Misstrauensvotum zum Scheitern zu bringen. Wilke bezieht sich auf den damaligen CDU-Abgeordneten Julius Steiner sowie den CSU-Politiker Leo Wagner, die, so der Forschungsstand, 1972 von der Stasi bestochen worden waren, um Kanzler Brandt zu halten. Soweit die Vorgeschichte. Vor knapp drei Wochen, am 22. Juni, veröffentlicht der Journalist Staudt seine Recherchen über die aufgelöste Forschungsgruppe in der Wochenzeitung Die Zeit. Überschrift: Wer hat Angst vor Rosenholz? Auch im Westen gab es Stasi-Spione. Doch die Birtler-Behörde behindert die notwendige Forschung. Die Behörde reagiert prompt. In einer Presseinformation von Marianne Birtler heißt es, die Stasi-Aufklärung werde nicht behindert. Der Zeitartikel verfälsche Tatsachen. Und unter den 43 Abgeordneten seien nicht nur inoffizielle Mitarbeiter, also Agenten, sondern auch Kontaktpersonen gewesen, die abgeschöpft wurden. Doch für Manfred Wilke bleiben viele Fragen unbeantwortet. Öffentlich wirft der Historiker Birtler vor, sie habe die Aufarbeitung der Westspionage im vergangenen Jahr gestoppt, um ihre anstehende Wiederwahl durch den Bundestag nicht zu gefährden. Die Aufarbeitung der Spionage im Westen ist immer noch mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden, weil die betroffenen Institutionen, seien es Parteien, seien es Unternehmen, nicht so gern damit konfrontiert sind. Also hatte sie gute Gründe, auf solche Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Die Gegenreaktion ist scharf. SPD-Politiker Wolfgang Thierse wirft Wilke wissenschaftliche Eifersüchteleien vor und Thierses Parteikollege Richard Schröder, der Chef des Beirates der Bundesbeauftragten, unterstellt Wilke sogar Stasi-Methoden. In der Stasi-Terminologie hieß so etwas Zersetzungsarbeit und bestand darin, dass man ganz gezielt mit falschen Informationen den Ruf anderer Leute und das Vertrauen zwischen Freunden ruiniert, indem man da Falschinformationen streut. Und was hier ja nicht nur von einem, sondern von mehreren behauptet wurde, Frau Birtler hält Informationen zurück, damit sie wiedergewählt wird, das ist grundlos. Und wenn man das nicht richtig stellen könnte, wäre es für den Ruf von Frau Birtler natürlich tödlich. Am 3. Juli, nach einer hektischen Woche mit Anfragen von Medien und Politikern, meldet sich die Bundesbeauftragte krank. Gestern früh, kaum wieder in ihrem Büro, muss Birtler in der Zeitung lesen, dass Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm die Debatte weiter anheizt. Der Unionspolitiker unterstellt der SPD, sie blockiere die Aufarbeitung, weil die Sozialdemokratie Ende der 60er Jahre auf einen, Zitat, sehr starken Annäherungskurs zur DDR gegangen sei. Wenn das geschehe, wäre es sehr bedauerlich, wenn also versucht würde, von der einen oder anderen Seite das Thema Westarbeit der Stasi parteipolitisch zu instrumentalisieren, fände ich das sehr fahrlässig. Es würde auch der Sache nicht gerecht, denn das MFS hat sich natürlich auf Politiker aus allen politischen Richtungen konzentriert und versucht, Informationen zu gewinnen. Die Beschäftigung mit Rosenholz war von Anfang an ein dorniges Unterfangen. Problem Nummer eins: Die meisten Akten der Westspionageabteilung der Hauptverwaltung Aufklärung wurden noch zur Wendezeit vernichtet. Links gelangte auf unbekanntem Weg eine Mikroverfilmung der FIND-Hilfsmittel, also der Personenkartei, der Vorgangskartei und der Statistikbögen zur CIA. Material, das später Rosenholz genannt wurde. Problem Nummer zwei: Der US-Geheimdienst gab die brisante Datei nicht heraus. Erst 1993 durften bundesdeutsche Verfassungsschützer sie einsehen, soweit es sich um deutsche Spione in der Bundesrepublik handelte. Problem Nummer drei: Die CIA hatte die Unterlagen offenbar manipuliert. Im Jahre 2001 erinnert sich Dirk Dörenberg, der damalige Spionageabwehrchef im Bundesamt für Verfassungsschutz, an das Material. Ich erinnere mich, dass die Texte, die ich erhalten habe, merkwürdig waren. Das waren Informationen, die auf Englisch erstellt worden waren und für uns auch wieder ins Deutsche übersetzt. Später habe ich dann erfahren, es war der Versuch der CIA, Informationen, die quellengeschützt waren, gewaschen oder etwas umgesetzt darzustellen. Das Material diente schließlich in den 90er Jahren dazu, rund 3000 Verfahren gegen bundesdeutsche Stasi-Agenten einzuleiten, von denen etwa 250 verurteilt wurden. Problem Nummer 4: Die Amerikaner hielten nach wie vor alle HVA-Vorgänge zurück, die vor 1987 abgeschlossen worden waren. Problem Nummer 5: Als die US-Regierung ab März 2000 schließlich doch Kopien der Mikroverfilmung übergab, waren sie als geheim eingestuft. Und daran hatte sich auch die Bundesrepublik Republik zu halten, laut deutsch-amerikanischem Geheimschutzabkommen. Doch im Dezember 2001 erklärte plötzlich Marianne Birtler, sie wolle sich nicht an die amerikanische Verschlussweisung halten, Rosenholz müsse zugänglich sein. Damals sagte sie wörtlich: Das sind ja Unterlagen, die eindeutig klassifiziert worden sind als Stasi-Unterlagen, sodass, wenn wir sie dann haben, wenn sie für uns nutzbar sind, verfahren können nach Stasi-Unterlagengesetz. Und was davon geschützt ist und was nicht, ergibt sich aus dem Stasi-Unterlagengesetz. Mit anderen Worten, vor 4,5 Jahren präsentierte sich Birtler als Kämpferin für die Offenlegung der Rosenholz-Datei. Heute dagegen zeichnen viele Medien ein anderes Bild von ihr. Stasi-Behördenchefin Birtler soll Akten zurückgehalten haben. So viele Fragen offen. Druck auf Birtler-Behörde wächst. Die Sachlage ist verwirrend. Für jedes Argument von Marianne Birtler haben die Kritiker ein Gegenargument parat. Die zentrale Frage: Warum hat die fünfköpfige Rosenholz-Forschungsgruppe nicht weitergearbeitet, nachdem die 43 EMA-Vorgänge entdeckt worden waren? Birtlers Antwort: Die Forschungsgruppe habe die wichtigere Aufgabe bekommen, ein in Arbeit befindliches Handbuch des MFS zu vervollständigen. Wir wollen im Jahre 2007 das Handbuch zum Thema MFS komplett editieren, und der Teil, der sich mit der Hauptverwaltung Aufklärung beschäftigt, also mit der Arbeit der Stasi im Ausland und im Westen, der hängt noch etwas. Deswegen muss der jetzt vorrangig geschrieben werden, damit wir das Handbuch dann wirklich komplett publizieren können. Birtlers Gegner, wie Historiker Manfred Wilke, glauben der ehemaligen Bürgerrechtlerin nicht. Dieses Handbuch als Begründung zu nehmen, um so eine gravierende, politisch brisante Frage, dass in so einer Frage die Forschung abgebrochen wird, das erscheint mir ein herangeholtes Argument. Nächste Frage: Warum wurde der geheime Abschlussbericht seit 15 Monaten nicht veröffentlicht? Birtlers Antwort: Der Bericht sei nur ein Entwurf. Er bedürfe aus Qualitätsgründen einer grundlegenden redaktionellen Überarbeitung. Entwürfe sind immer Papiere, bei denen man davon ausgeht, dass sie weiterentwickelt können. Das können Sie Mängel nennen, das können Sie auch anders nennen. Wenn ich einen Entwurf für einen Brief mache, wird er sich im Laufe der Zeit verändern, ob man das nun Mängel nennt oder nicht. Auch diese Aussage wird von Eingeweihten angezweifelt. Sie verweisen darauf, dass rund 80% des Berichtes bereits publiziert worden seien. Zudem sei Ex-Forschungsgruppenchef Müller-Enbergs mit über 200 Publikationen in der Fachwelt als Autor bekannt, der keine Mängeltexte schreibe. Selbst Joachim Gauck, der sich im politischen Streit auf Birtlers Seite stellt, lässt auf seinen ehemaligen Mitarbeiter nichts kommen. Ich hatte damals meine Erinnerung, keinen Grund an der Arbeit von Helmut Müller-Enbeck zu zweifeln. Insider mutmaßen, es gebe nur zwei kritische Teile in dem Bericht. Einen über die 43 Abgeordneten und weiterhin einen, der Kritik an der Behördenspitze enthalte. Die Forscher hätten sich unter anderem beklagt, nicht an alle Quellen herangekommen zu sein, so die Insider. Die Bundesbeauftragte will sich dazu nicht äußern. In internen Papieren, überhaupt in unserem internen Diskurs, kommt es immer auch zu Kritik. Aber weil es eine interne Sache ist, rede ich jetzt auch nicht darüber. Die Hauptfrage für die Geschichtsaufarbeitung: Inwieweit waren die Abgeordneten Stasi-Agenten? Für Marianne Birtler ist die Antwort klar. Die meisten waren nur Abgeschöpfte, also Betroffene. Wir schauen, ob es Indizien dafür gibt, dass es inoffizielle Mitarbeit gab. Und die gibt es in den meisten dieser Fälle nicht. Und solange das der Fall ist, gelten die Abgeordneten für uns als Betroffene. Und Akten über Betroffene dürfen nicht ohne deren Zustimmung herausgegeben werden. Hier setzt nun die Kritik des Berliner Historikers Hubertus Knabe an. Laut Knabe müssen die Unterlagen der Abgeordneten nämlich juristisch ganz anders eingestuft werden. Ich habe den Eindruck, dass hier die Öffentlichkeit hier fehlinformiert wird, denn bei Bundestagsabgeordneten müssen die Unterlagen herausgegeben werden, ganz unabhängig davon, ob es sich um Betroffene oder um inoffizielle Mitarbeiter handelt, da es sich hier ausnahmslos um Personen der Zeitgeschichte handelt. Hubertus Knabe war einst Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Nach Ansicht des Wissenschaftlers muss Birtler das Material auch trotz des immer wieder zitierten Kohl-Urteils herausgeben. Der Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hatte im Juni 2004 entschieden, die Birtler-Behörde dürfe nur bestimmte Papiere über Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl veröffentlichen. Das Kohl-Urteil ist aber keine Ausrede dafür, nun generell keine Unterlagen über Personen der Zeitgeschichte mehr herauszugeben. Ganz im Gegenteil, das Gericht hat festgestellt, es muss abgewogen werden zwischen den Persönlichkeitsrechten und dem Informationsrecht der Öffentlichkeit. Mit der Folge, dass die Unterlagen, wenn die Betroffenen noch leben, diesen Vorherausgabe zur Kenntnis übersandt werden. Sie können sich dann gegebenenfalls auf dem Rechtsweg gegen eine Herausgabe wenden. Das ist aber nicht erfolgt, obwohl seit über einem Jahr hier diese 43 IM-Vorgänge im Deutschen Bundestag bekannt sind. Hier hat die Behörde also offensichtlich die Unterrichtung der Betroffenen versäumt. Darauf angesprochen widerspricht Marianne Bürtler. Sie habe die entsprechenden Abgeordneten bislang nicht angeschrieben, weil noch nicht alles Material zusammengetragen worden sei. Wir schreiben erst an, wenn die Recherchen abgeschlossen sind und die laufen gegenwärtig noch. Aus Insiderkreisen verlautet hingegen, dass nach Auflösung der Forschungsgruppe kaum noch zu den Abgeordneten geforscht worden sei. Wer hat nun recht? Argumente gegen Argumente, Fragen. Bernd Neumann, der Staatsminister für Kultur und Medien, und auch Bundestagspräsident Norbert Lammert, beide CDU, sehen Klärungsbedarf. Die Politiker baten Bürtler deshalb jeweils um eine Stellungnahme. Die Bundesbeauftragte schickte als Antwort einen Artikel, den sie bereits zuvor in der FAZ veröffentlicht hatte. Lammert und Neumann reichte dies nicht aus. Bürtler musste in der vergangenen Woche eine weitere Stellungnahme schreiben. Außerdem will der Ältestenrat des Bundestages nach der Sommerpause die Sache diskutieren. Bürtlers lakonischer Kommentar: Ich freue mich immer, wenn der Bundestag sich mit unseren Themen beschäftigt. Die Rosenholz-Debatte ist nicht nur wegen der 43 Parlamentarier brisant, denn die Bürtler-Behörde steht insgesamt zur Disposition. Unter anderem, weil Ende dieses Jahres nach der jetzigen Rechtslage die Überprüfung für den öffentlichen Dienst ausläuft. Kritiker Manfred Wilke fragt sich, welche Aufgabe die Behörde mit ihren 2100 Mitarbeitern dann noch hat. Das ist natürlich ein Komplex, der normalerweise nicht diskutiert wird. Die Behörde kostet den Steuerzahler jedes Jahr ungefähr 100 Millionen Euro. Gleichzeitig hat der Bund natürlich zurzeit nicht so furchtbar viel Geld, um zum Beispiel Gedenkstätten auszubauen, die aber für die historische Bildung der jungen Generation notwendig sind. Also ich denke an die Gedenkstätte Berliner Mauer. Dieser Streit, der auch ein Streit um Geld ist, der wird jetzt in dieser ganzen Geschichte auch mit verwoben. Marianne Bürtler erklärt dazu, dass die Überprüfungen nur 5% der Behördenressourcen in Anspruch nehmen. Es gebe noch genügend andere Aufgaben. Mitstreiter Richard Schröder weist zudem darauf hin, dass Kritiker Wilke ja selbst den Rosenholz-Streit mit der Debatte um die Behördenzukunft verbinde. Wilke setze sich derzeit dafür ein, dass die Stasi-Akten in Zukunft in das Bundesarchiv überführt werden. SPD-Politiker Schröder vermutet, dass viele Historiker auf diese Weise an die Rosenholz-Datei herankommen wollen. Aber die würden sich umgucken, wenn die Bürtler-Behörde geschlossen würde und die Akten in das Bundesarchiv gingen, dann käme die Rosenholz-Datei dort genauso in den Giftschrank und würde wie bisher nur für eine begrenzte Anzahl von Aufgaben benutzt. Ein Streit um die Stasi-West-Datei, zugleich eine Debatte um die Zukunft der Behörde. Die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen zeigt sich gelassen. Sie werde, wie geplant, den Rosenholz-Bericht erst im nächsten Jahr in irgendeiner Form veröffentlichen. Und die Kritik an ihrem Vorgehen wolle sie nicht überbewerten. Es gibt ja zwei Arten von Kritik. Die eine Art von Kritik, die nicht immer angenehm ist, für die sind wir dankbar, wenn es darum geht, unsere Arbeit zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und dann gibt es manchmal auch eine Kritik, die darauf zielt, die Behörde oder mich zu schwächen. Mit der gehe ich ein bisschen anders um, aber das halte ich nicht für ein relevantes Problem. Das war Hintergrund Politik. Heute Dorniges Rosenholz, Marianne Bürtler und die Stasi-West-Datei. Eine Sendung von Jens Rosbach. Redaktion Robert Bark. Deutschlandfunk. Programmtipp. Hören ist wissen, was kommt. Mein Leben besteht Tag für Tag aus Warten. Ich sage immer, ich sitze 4 Jahre auf dem Bahnhof und warte auf den Zug. Und ich weiß noch nicht einmal, in welche Richtung der Zug fahren wird. Wenn in Tschetschenien doch bloß ein Gesetz herrschen würde, meinetwegen auch das russische, wenn es Arbeit gäbe, wenn man ruhig leben könnte. Das Feature von Michael Landwehr schildert 5 Jahre im Leben eines tschetschenischen Flüchtlings. Wir sitzen an einer Haltestelle, heute Abend um 19.15 Uhr. Unser Programm, im Videotext von ARD und ZDF auf Seite 480. Deutschlandfunk.